Слава Господу, братья и сестры! Preise dem Herrn, Brüder und Schwestern! Еще один год Бог помог нам с вами прожить. Noch ein Jahr und der Herr hat uns geholfen, mit zusammen hier dieses Jahr zu verleben. Когда-то Иов, он мог говорить такие слова. Einst konnte Иов solche Worte sagen. Он говорил так. Er sagte so. Дыхание в моих ноздрях, оно в твоей руке. Der Atem, der in meinen Lungen ist oder in meinem Körper, der ist in deiner Hand, Herr. И то, что в наших ноздрях осталось наше дыхание. Und das, was in uns geblieben ist, ist unser Atem geblieben. Это не наша мудрость. Es ist nicht unsere Weisheit. Это не наша заслуга. Es ist nicht unser Verdienst. Это милость, которую с небес даровал нам Бог. Es ist die Gnade, die uns der Herr vom Himmel herab geschenkt hat. Мы живы, потому что нам жизнь даровал Бог. Wir sind am Leben, weil uns der Herr das Leben geschenkt hat. И мы, получив от Него такое благословение, должны в ответ быть благодарными. Und wir, da wir diesen wunderbaren Segen von ihm bekommen, müssen dankbar sein. Тема проповеди, которую я хочу поделиться сегодня с вами. Das Thema der Predigt, das ich heute mit euch teilen möchte. И я ее назвал «Сколько стоит Бог?». Und ich habe sie genannt «Wie teuer ist Gott?». Я думаю, что многие из нас знают, могут назвать разные вещи и назвать их цену. Ich denke, viele von uns können verschiedene Dinge nennen und den Preis dieser Dinge. Мы знаем, сколько стоит хлеб. Wir wissen, wie teuer Brot ist. Мы знаем, сколько стоит та или иная одежда. Wir wissen, wie viel diese Kleidung oder die andere Kleidung kostet. Какой-то определенный набор продуктов или товара, мы знаем их цену. Eine bestimmte Auswahl oder Menge von Produkten, wir kennen den Preis der Produkte. Но очень интересно, сколько же стоит Бог? Aber sehr interessant ist, wie teuer oder wie viel kostet Gott? Можно ли вообще попытаться составить Господу цену? Kann man überhaupt sich bemühen oder es machen, Gott einen Preis zu geben? И через ту проповедь, которую я хочу поделиться с вами, я хотел бы, чтобы вы могли увидеть, что оказывается, эта цена есть. Und durch die Predigt, die ich mit euch teilen möchte, werdet ihr sehen, dass es doch so ist, dass es einen Preis gibt. Почему это очень важно рассуждать над этой темой, сколько стоит Бог? Weshalb ist es so wichtig, über dieses Thema zu reden, wie teuer ist Gott? Потому что стоимость любой вещи, она определяет мое к ней отношение. Denn der Preis einer Sache gibt die Beziehung wieder zu der Sache oder zu dem Gegenstand. Если микрофон, в который я говорю, если он стоит 1 евро, wenn dieser Mikrofon, durch den ich jetzt spreche, nur 1 Euro kostet, правда же, никого из нас это никак не заинтересует. Wahrscheinlich wird es keinen von uns interessieren. Но если я вам скажу, что этот микрофон стоит 1000, wenn ich euch aber sage, dass dieses Mikro hier 1000 Euro kostet, что он стоит 1 000 000 Euro, dass dieses Mikro 1 000 000 Euro kostet, вы, находясь на своих местах, можете сказать, ух ты, ihr auf euren Plätzen, ihr da sitzt, könnt sagen, oh, meine Güte, что в нем там такого особенного? Was ist da so besonders darin, so? Закончится служение, надо обязательно подойти посмотреть. Der Gottesdienst geht zu Ende, man muss unbedingt herkommen und es betrachten. Стоимость любой вещи, она определяет мое к ней отношение. Jeder Preis einer Sache tut die Beziehung zu der Sache bestimmen. Когда маленький ребенок в доме берет в руки чашку, wenn ein kleines Kind zu Hause eine kleine Schüssel nimmt, и она является частью дорогого сервиза, und diese Schüssel ist ein Teil von einem sehr teuren Service oder Geschirrteil oder, то мама, видя все это, вдруг начинает кричать: «Стой, остановись!» Die Mutter, die das alles sieht, sagt: «Kind, stell, bleib stehen!» Она, как правило, после этого добавляет: «Знаешь, сколько это стоит?» Sie hat zu Recht und sagt dann: «Weißt du, wie teuer das alles ist?» Но если тот же ребенок берет пластмассовую кружку, wenn aber dasselbe Kind einen Plastikbecher nimmt, нет проблем. Es gibt keine Probleme. Стоит мало. Kostet wenig. Переживать нет никакой необходимости. Es gibt keine Notwendigkeit, sich Sorgen zu machen. Потому в рассуждении о Боге, сколько стоит Бог, нам это важно. Deswegen bei dem Gespräch, wenn wir, das wir haben werden, ist es wichtig für uns, wie teuer ist Gott. Если я правильно оцениваю Бога, я тогда к нему правильно отношусь. Wenn ich Gott richtig den richtigen Wert Gott gebe, so verhalte ich mich auch richtig zu ihm. И для того, чтобы вы увидели, что самому Богу интересно, как его оцениваем мы. Deswegen, damit ihr seht, dass Gott selbst ist, hat großes Interesse daran zu sehen, wie wir ihn schätzen. Мы с вами прочитаем из 11 главы книги пророка Захария 12 и 13 стихи. Wir lesen aus dem Buch Zacharia, dem 11. Kapitel, die Verse 12 und 13. И скажу им: если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И отвесят они мне в уплату 30 серебряников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище. Высокая цена, в какую они оценили меня. Und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn, wenn nicht, so lasst bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, 30 Silberstücke. Und er sprach zu mir, wirft's hin dem Schmelzer, ei, eine treffliche Summe, deren ich wertgeachtet bin von ihnen. Und ich nahm die 30 Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn, dem Schmelzer hin. Дайте мне плату, это значит, оцените меня. Gib mir den Lohn, also praktisch schätzt mich, wie teuer bin ich. Бог через пророка обращается к народу и говорит, дайте мне плату. Gott wendet sich durch den Propheten an die Menschen und sagt, gib mir den Preis. Мне очень интересно, как вы меня оцените. Mich interessiert es sehr, wie werthaltet ihr mich. И когда он увидел, что его оценили в 30 серебряников, он сказал, высокая цена. Und als er gesehen hat, dass man Gott 30 Silberlinge geschätzt hat, hat er gesagt, ein sehr, sehr hoher Preis ist das. Которую вы оценили меня. Durch den ihr mich geschätzt habt. Бесспорно видно, что сердце Господа в этом не имело радости. Wir sehen klar, dass das Herz des Herrn hier keine Freude darin hatte. И для нас с вами, живущих в 21 веке, я глубоко в это верю, Бог по-прежнему говорит, дай мне плату. Und die wir in dem 21. Jahrhundert leben, so sagt er wiederum, gib mir den Preis oder schätze mich. Вырази ее твоими устами, сколько я стою для тебя. Drücke es aus mit deinem Mund, wie teuer bin ich für dich. И для нас с вами, как мы уже отметили, это очень важно. Если я правильно оцениваю Бога, я тогда к Нему правильно отношусь. Und wie wir schon bemerkt haben, ist es für uns sehr wichtig, wenn ich Gott richtig schätze und den richtigen Wert gebe, so verhalte ich mich auch richtig zu ihm. Прежде чем постараться двигаться дальше и все-таки выяснить, сколько стоит Бог, давайте заострим внимание на следующем. Bevor wir weitergehen und herausfinden, wie teuer Gott ist, lasst uns bei dem nächsten hier stehen bleiben kurz. Когда-то в свое время Бог был занят таким вопросом, чтобы оценить каждого из нас. Einst war Gott mit dieser Frage beschäftigt, um uns, jeden Einzelnen von uns zu schätzen. И когда Бог смотрел на вас и смотрел на меня и пытался составить мне цену, сколько же я буду стоить? Und wenn Gott auf mich schaute und auf euch schaute und versuchte, uns den Preis zu bestimmen, wie teuer werde ich sein? Я могу себе представить это следующим образом. Ich kann mir das auf die nächste Art und Weise vorstellen. Бог смотрит на вас. Gott schaut auf euch. И смотрит на то, что он может предложить в виде цены. Und schaut oder betrachtet das an, was euch anbieten könnte im Preis. И я хотел бы следующее сказать. Если бы, к примеру, в магазине продавался велосипед. Wenn zum Beispiel ein Beispiel jetzt im Laden ein Fahrrad verkauft wäre oder würde. Продавался за 100 €. Würde für 100 € verkauft. Правда, безрассудно отдавать за него 1000 евро. Natürlich ist es sinnlos, für dieses Fahrrad 1000 Euro hinzugeben. Когда тот, кто продает, говорит, достаточно 100. Wenn derjenige, der es verkauft, sagt, es reicht vollkommen 100 Euro. Это безрассудно платить 1000. Es ist unvernünftig, 1000 zu bezahlen. И я глубоко верю, что когда Бог смотрел на вас и на меня, und ich bin tief davon überzeugt, als Gott auf mich und auf euch schaute, видя нас, заблудившихся в грехах, der uns sah, dass wir uns verstrickt haben in unseren Sünden, и когда Бог положил в своем сердце, я сам искуплю греховный род людей. Und als der Herr in sein Herz gelegt hat, hat gesagt, ich werde selbst die sündige Welt erlösen. Я сам оплачу их греховные счеты. Ich werde selbst ihre sündige Schuld begleichen. Тогда Бог начал искать цену. Dann fing Gott den Preis zu suchen. И когда Бог смотрел на вас, und als Gott auf euch schaute, и смотрел на то, что он мог бы предложить в виде цены, то мы можем представить себе следующее. Und wenn er auf euch schaute und sich vorstellte, dass er euch etwas anbieten könnte und den Preis betrachtete, so können wir uns das nächste vorstellen. Бог смотрел на ангела и говорил, я отдам ангела. Gott schaut auf den Engel und sagt, ich gebe den Engel hin. Смотрит на человека и говорит, увы, но этого мало. Schaut auf den Menschen und sagt, oh nee, das reicht nicht aus. Я дам легион ангелов. Er sagte, ich gebe легион von Engel da. Смотрит на человека и говорит, этого недостаточно. Schaut auf den Menschen und sagt, das reicht auch nicht aus. Я дам архангела. Ich werde den Erzengel abgeben. Смотрит на человека и говорит, и этого недостаточно. Schaut auf den Menschen und sagt, und das reicht auch noch nicht aus. И когда Бог перебирал цену, und als Gott so die Preise durchschaute, он остановился на самом дорогом, что он имел. Blieb er bei dem allerteuersten stehen, das er hatte. Он остановился на своем единородном сыне Иисусе. Er blieb bei seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus stehen. И он сказал, сын мой. Und sagte, mein Sohn. Ты есть та цена. Du bist der Preis. С помощью которой я только могу искупить человека. Mit der Hilfe ich nur die Menschen erlösen kann. И если мы зададимся вопросом, сколько же стоим мы для Бога? Wenn wir uns die Frage dann stellen, wie teuer bin ich für Gott oder wie viel koste ich für Gott? Я хочу вам сказать, что Бог приобрел вас и меня себе в собственность. Und ich möchte sagen, dass Gott uns gewonnen hat für sich, dich und mich, zu seinem Eigentum. И он это сделал не золотом и не серебром. Und er hat es nicht mit Silber oder Gold getan. Не драгоценными камнями. Nicht mit kostbaren Steinen. Бог за вас и за меня заплатил не ангела и не архангела. Gott hat für mich und für euch nicht den Engel oder den Erzengel bezahlt. Бог оценил тебя самым дорогим, что он имел, своим единородным сыном Иисусом. Gott hat dich geschätzt mit dem allerteuersten, was er hatte, mit seinem eingeborenen Sohn Jesus Christus. Именно поэтому Бог теперь имеет полное моральное право сказать: теперь дай плату мне ты. Deswegen kann Gott oder hat das moralische Recht dazu, dir zu sagen: gib mir jetzt den Preis da. Когда я оценивал тебя, я оценил тебя самым дорогим, что имел. Я оценил тебя своим сыном. Als ich dich geschätzt habe, habe ich mit dem allerteuersten geschätzt, das ich hatte, mit meinem eingeborenen Sohn. И мне теперь очень интересно, как же ты меня теперь оценишь? Und für mich ist es sehr, sehr interessant, wie wirst du mich jetzt wertschätzen? Еще одна иллюстрация. Noch eine Illustration oder ein Gedanke. Самая маленькая денежная единица в евро, насколько я знаю, это 1 цент. Die kleinste Einheit in einem Euro ist, so viel ich weiß, ist 1 Cent. Если вы прогуливаетесь вот по такой погоде, как сейчас, или, быть может, еще хуже, когда есть где-то грязь, wenn ihr spazieren geht bei so einem Wetter wie jetzt oder noch vielleicht schlechter, wo irgendwo Dreck und Schmutz rumliegt, и вы в чистом наряде, в праздничной форме одежды, und ihr seid in einem wunderbaren Anzug oder Kleid, einem festlichen Kleid, и у вас с кармана выпал один цент, und aus eurer Tasche fällt ein Cent heraus, и чтобы спасти этот один цент, вам надо так глубоко опустить руку в грязь, что вы точно выможете манжет своего рукава. Und damit ihr diesen Cent wieder rausholt, muss man die Hand so tief in den Dreck hineinsenken, dass ihr auf jeden Fall den Ärmel oder die beschmutzt. Хочу спросить у вас, вы будете спасать одну евро? Ich möchte euch fragen, werdet ihr diesen Cent retten? Один цент? Werdet ihr diesen einen Cent retten? Ценой того, что вы запачкаете себе много рукав, манжет, блузки, пинжака, рубашки. Für den Preis, dass ihr euer Jackett oder Bluse oder Hemd oder beschmutzt, für den Preis? Я думаю, вы скажете, этот один цент не стоит того, чтобы так жертвовать серьезно. Ihr werdet sagen, dieser eine Cent, oh, es lohnt sich nicht, einfach für diesen einen Cent so groß zu opfern. Но если в ту же грязь упало у вас 200 евро? Aber wenn in denselben Dreck bei euch 200 Euro reinfallen, вы махнете рукой? Ihr werdet mit der Hand auch so скажете, winken. Дома есть еще? Ihr sagt, ich habe zu Hause noch genug. Не стоит обращать на эту бумажку. Es lohnt sich nicht, auf dieses Papier Acht zu geben. Не думаю так. Ich denke so nicht. Вы начнете жертвовать и опускать свою руку, спасая 200 евро. Ihr werdet anfangen zu opfern und diese 200 Euro retten. Знаете, к чему я хочу это сказать? Wisst ihr, wofür ich das sagen möchte oder weshalb? Что когда род живущих на лице земли людей, wenn das Menschengeschlecht, das auf dieser Erde lebt, dann, когда они уклонились в греховную грязь, als sie sich hingegeben haben in die sündige, in den sündigen Schmutz, Бог твою святую душу, он ее не заметил стоимостью в один цент, он не махнул на тебя рукой. Gott hat deine Seele nicht für einen Cent geachtet, hat nicht mit der Hand so gewinkt. Ты в его очах выглядишь очень многоценным. Он опустил в грязь греха не что бы то ни было, а своего единородного сына, чтобы уплатить и спасти тебя. Gott hat es nicht für zu schade gehalten, sondern hat sich herabgesenkt in den Dreck oder seinen Sohn hingegeben, in diesen sündigen Dreck, um deine Seele zu schätzen. Er hat es nicht für einen Cent gleichgehalten. Бог оценил тебя. Gott hat dich geschätzt. Самым дорогим, что имел. Hat dich so hoch geschätzt mit dem allerteuersten, was er hatte. Пойми, дорогая душа, ты для Господа не медная монета. Versteh, liebe Seele, du bist für den Herrn nicht einfach ein Centstück oder. Ты для Господа не 200 евро. Du bist für den Herrn nicht 200 Euro wert. Ты для Господа даже не ангел и не архангел стоишь. Du bist für den Herrn, du kostest nicht mal einen Engel oder einen Erzengel. Бог тебя оценил самым дорогим, что имел, своим единородным сыном. Аллилуйя. И теперь Бог имеет моральное право сказать: когда я оценивал тебя, я оценил тебя своим единородным сыном, а теперь скажи, как ты оцениваешь меня? Deswegen hat Gott das moralische Recht zu sagen, als ich dich geschätzt habe mit meinem eingeborenen Sohn, wie schätzt du mich heute? Давайте мы вместе с вами обратимся к 26 главе Евангелия от Матфея и отсюда заметим один очень интересный момент. Lass uns hier einen Moment betrachten im Evangelium des Matthäus, im 26. Kapitel. Один из 12 апостолов, который ходил и трудился с Иисусом. Einer von den 12 Aposteln, der mit Jesus Christus herumging und wirkte. Он совершенно неправильно оценил Иисуса. Er hat vollkommen falsch oder nicht richtig Jesus Christus geschätzt. И то, что он его неправильно оценил, und das, was er falsch geschätzt hat, Это повлияло на то, как он себя вел. Es hat sich darauf ausgewirkt, darauf, wie er sich benommen hat. Давайте прочтем 26 глава Евангелия от Матфея, стих 21 и 22. Lass uns Evangelium Matthäus lesen, das 26. Kapitel, der 21. Vers. И когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли, Господи? Und als sie aßen, sprach er, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Und sie wurden sehr betrübt und fingen an, jeder einzelne ihn zu fragen, Herr, bin ich's? И стих 25. Und der 25. Vers. При этом Иуда, предающий его, сказал, не я ли, Рави? И Иисус говорит ему, ты сказал. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Обратите внимание, Иисус собрался с 12 учениками на вечере. Seid aufmerksam darauf. Jesus Christus versammelte sich mit 12 seiner Jünger zum Abendmahl. Он каждому из них смотрит в глаза. Er schaut jedem Einzelnen in die Augen. И говорит, один из вас предаст меня. Und sagt, einer von euch wird mich verraten. Один ученик за другим начали говорить, не я ли, Господи? Ein Jünger nach dem anderen fing an zu sagen, Herr, bin ich's etwa? Не я ли, Господи? Bin ich's etwa? Не я ли, Господи? Bin ich es vielleicht? Но когда очередь дошла до Иуды, als aber die Reihe an Judas kam, Иуда говорит, sagt Judas, не я ли, Рави? Bin ich's, Rabbi? Рави на греческом языке попросту означает учитель. Rabbi bedeutet in griechischer Sprache einfach Meister oder Lehrer. 11 учеников Иисуса, Иисуса видели Господом. 11 Jünger sahen Jesus Christus als Gott an. Иуда его видел просто талантливым учителем. Judas sah ihn nur als einen talentierten Lehrer an. Он его заметил просто прекрасным оратором, который мог публично говорить прекрасные вещи. Er sah in ihm nur einen sehr guten Lehrer, Unterhalter, der wunderbare Dinge reden konnte zu den Menschen. А когда Иуда услышал из уст Иисуса о том, что он войдет в Иерусалим и будет предан, und als er aus dem Mund Jesu Christi hörte, da Judas, dass Jesus Christus nach Jerusalem einziehen wird und wird verraten werden, то послушайте, это похоже близко к безумию. Иуда захотел заработать на Иисусе. So, das ist eigentlich eine Torheit und eine sehr große Dummheit. Judas wollte bei Jesus Christus oder durch Jesus Christus verdienen. Он пришел к книжникам и первосвященникам и сказал, что вы мне дадите, если я предам Иисуса? Er kam zu den Pharisäern und Schriftgelehrten und sagte, was gebt ihr mir, wenn ich euch Jesus verrate? И самый центр этой мысли, почему Иуда так сделал? Und das Zentrum dieses Gedanken ist, weshalb hat Judas so gehandelt? Я нахожу ответ в том, потому что Иуда в Иисусе не видел Господа. Ich finde die Antwort darin, dass Judas in Jesus Christus nicht Gott sah. От того, что он его неправильно оценил, он неправильно с Иисусом обошелся. Dadurch, dass er nicht richtig geschätzt hat, hat er nicht richtig gehandelt in Bezug zu Jesus Christus. Позвольте еще отметить одну мысль. Скажите, если вы исповедуете Иисуса Господом. Lass mich noch einen Gedanken sagen. Wenn ihr Jesus Christus als Gott und Sohn Gottes bekennt, то тогда вы прекрасно понимаете, он все знает, он все видит, он вездесущий. Dann versteht ihr sehr wohl, dass er alles weiß, er sieht alles, er ist allgegenwärtig. Но Иуда, он не видел Иисуса Господом. Aber Judas sah nicht Jesus Christus als Gott an. И потому, когда он носил ящик, куда люди жертвовали деньги, und als er den Kasten mit sich herumtrug, da die Menschen opferten, Писание говорит о нем, что он был вор, потому что с этого ящика воровал. So sagt die Schrift, dass er ein Dieb war, weil er aus diesem Kasten klaute. Иуда, ну почему ты мог себе это позволить? Judas, wieso konntest du dir das erlauben? У меня ответ есть очень простой, потому что в Иисусе он не видел Господа. Meine Antwort ist ganz einfach, weil er in Jesus Christus nicht Gott sah. Это очень актуально для нашего времени. Es ist sehr aktuell für unsere Zeit. Сейчас очень много можно встретить таких идей, которые говорят об Иисусе как об исторической личности. Man findet heute sehr viele Ideen und Gedanken, die über Jesus Christus sprechen, wie eine Vergangenheit oder über eine Persönlichkeit in der Vergangenheit, die schon alt geworden ist. Sie reden über Jesus Christus wie über einen wunderbaren Lehrer und Meister. Иисус, Jesus Christus ist nicht nur ein Lehrer und Meister. Иисус есть Бог, всеведущий, вездесущий, всемогущий. Gott ist ein allgegenwärtiger Gott. Jesus Christus ist ein allgegenwärtiger Gott, der alles sieht, alles weiß. И когда ты себе Иисуса правильно к нему относишься, это влияет на то, как ты живешь. Und wenn du dich zu Jesus Christus richtig verhältst, so wirkt sich das darauf aus, wie du lebst. И если ты к Иисусу относишься лишь только так, что это историческая личность, о которой сейчас слагают гимны, Wenn du dich zu Jesus Christus so verhältst, dass es für dich nur eine gealterte Persönlichkeit ist, von dem man heute nur noch Lieder singt, тогда это тебя заставляет определенным образом жить, только бы людей не огорчить. Dann lässt sich dich so leben auf diese Art und Weise, dass du nur die Menschen nicht betrübst oder verletzt. Но когда ты знаешь, что Иисус есть Бог, aber wenn du weißt, dass Jesus Christus Gott ist, перед лицем которого нет ничего скрытого, нет ничего тайного, vor dessen Angesicht nichts verborgen, nichts Geheimes gibt, перед ним все обнажено, vor ihm ist alles offen, то тогда, когда ты находишься один и вокруг нет никого, dann, wenn du dich alleine befindest und um dich herum ist keiner, ты теперь можешь сказать, диакон этого не видит. Du kannst jetzt sagen, der Diakon, der sieht es jetzt nicht. Служителю, пресвитеру рассказать просто некому. Dem Diener oder dem Bischof, da ist niemand da, der es ihm erzählen könnte. Но меня видят и на меня зрят очи моего Господа Иисуса. Aber mich sehen und auf mich schauen die Augen meines Herrn Jesus Christus. Почему молодые люди в это время, в котором мы живем, они опускают руку в ящик этого мира? Weshalb senken die Menschen dieser Welt, die jungen Menschen, ihre Hand in den Kasten dieser Welt? Почему определенные люди, исповедующие христианство, пытаются на имени Иисуса заработать? Weshalb Menschen, die Gott bekennen oder auf den Namen Jesu Christi, wollen sie Geld verdienen oder durch Я den Namen Christi? Делаю только один, потому что в Иисусе они не видят Господа. Ich komme zu dem einen Schluss, dass sie in Jesus Christus Gott nicht sehen. Люди иногда опускаются на такой уровень и думают, только бы диакон не заметил, только бы пресвитеру не рассказали. Die Menschen lassen sich auf so eine tiefe Ebene herab, dass sie sagen, hoffentlich bemerkt es der Diakon oder der Bischof nicht oder man erzählt es denen nicht. Но это очень низкая планка христианского хождения. Das ist aber eine sehr tiefe Ebene des christlichen Wandels. Истинное верное хождение перед Богом, когда ты знаешь, Иисус есть Бог мой. Der richtige Wandel ist dann, wenn du weißt, Jesus Christus ist mein Gott. Которому известны мои помыслы, мои цели, мои мотивы. Dem meine Gedanken, meine Ziele, Motive bekannt sind. И потому от того, что Он Господь, я определенным образом живу. Und dadurch, dass er der Herr ist, lebe ich auf diese richtige Art und Weise. Меня никто не видит. Mich sieht niemand. За мной никто не следит. Nach mir schaut keiner. Но за мной зрит око всемогущего Господа Иисуса. Aber nach mir schaut das Auge des allmächtigen Jesus Christus, des Sohnes Gottes. И это определяет то, как я поступаю в жизни. Und es bestimmt dann mein Leben oder wie handle ich im Leben. Я не могу как все. Ich kann nicht so wie die anderen handeln. Я не могу как все. Ich kann nicht wie die anderen. Потому что очи Господа зрят на меня. Weil die Augen des Herrn schauen auf mich. Я не могу заработать на тебе, Иисус. Ich kann durch dich nicht verdienen, Jesus Christus. Я не могу опустить руку в ящик этого мира и оттуда тянуть на себя грех, потому что ты видишь это, Иисус. Ich kann nicht die Hand in diesen Kasten der Welt senken, weil du siehst ja, dass ich im Schafott Если человек правильно оценивает Иисуса, wenn der Mensch Jesus Christus richtig schätzt, это влияет на его поступки, на его жизнь, на его суть христианства. Es wirkt sich aus auf seine Taten, auf sein Leben, auf sein christliches Sein. Я думаю, вы помните, когда один в свое время Иисус был собран в одном доме. Ich denke, ihr könnt euch erinnern zu der Zeit, dass Jesus Christus in einem Haus versammelt war. И женщина взяла алавастровый сосуд с драгоценным миром. Und eine Frau nahm ein kostbares Gefäß mit einem kostbaren Öl darin. Когда она начала помазывать его тело, его ноги, als sie anfing zu salben seinen Körper, seine Füße, дом наполнился благоуханием, но ученики, das Haus wurde erfüllt mit einem Wohlgeruch, aber die Jünger, они друг другу говорят, к чему такая трата? Sagten, weshalb diese Verschwendung? Зачем так много платить? Weshalb muss man so viel dafür bezahlen? Такое драгоценное мира. So ein kostbares Öl. Его можно хорошо продать. Man kann das Öl gut verkaufen. И иметь хороший доход. Man kann einen sehr großen Gewinn dadurch haben. Но зачем его отдавать Иисусу? Зачем такая трата? Weshalb soll man das für Jesus Christus verschwenden, diese Verschwendung? Wofür? Я встречаю таких молодых людей. Ich treffe solche jungen Menschen. И надо признаться, я иногда встречаю родителей. Man muss auch da, in der Tat treffe ich auch solche Eltern manchmal. Которые, когда видят свою молодую дочь или сына, который бежит на спевку. Wenn sie dann ihren jungen Sohn oder ihre junge Tochter sehen, die zur Chor rennen oder zur Übstunde. А через день бежит на молодежное общение. Und nach einem Tag rennen sie zu der Jugendgemeinschaft. А в следующий день разбор Писания в церкви. Und am nächsten Tag ist Gespräch über das Wort Gottes. А потом назначена евангелизация где-то в другом месте. Und dort ist irgendwo eine Evangelisation bestimmt an einem anderen Ort. Иногда родители дергают сына или дочь за кофточку или за одежду и говорят, к чему такая трата? Und manchmal ziehen die Eltern die Kinder am Hemd oder an der Hose und sagen, weshalb diese Verschwendung? Oder? Зачем так много тратить времени на Иисуса? Weshalb soll man so viel Zeit für Jesus Christus verbrauchen oder verschwenden? И я в таких случаях всегда говорю, люди дорогие, у вас что-то неправильно с оценкой Иисуса. Und ich sage dann, meine lieben Freunde oder liebe Leute, eure Wertschätzung Jesu gegenüber ist nicht richtig. Я встречал тех людей, у которых седые волосы, которые 15, больше 15 лет провели в узах за Иисуса. Ich traf Menschen, die graue Haare hatten, die 15 Jahre oder noch länger in Gefangenschaft für Jesus Christus waren. И эти люди говорили: Иисус меня оценил всей жизнью и отдал душу свою, и поэтому нет ничего, чтобы мне ради Иисуса было жалко. Menschen sagen dann, diese Menschen sagen, Jesus Christus hat mich so wertvoll geschätzt, dass seine Seele für mich gab, und es gibt nichts, was ich für Jesus Christus nicht hingeben könnte. Правильная оценка Иисуса. Der richtige Preis Jesus Christus gegenüber. Она влияет на образ жизни. Sie wirkt sich aus auf den Lebenswandel. Она влияет на то, как мы поступаем в повседневной жизни. Es wirkt sich aus, wie wir handeln im alltäglichen Leben. Сколько стоит Бог? Wie teuer ist Gott? Мы задаемся этим вопросом. Stellen wir uns diese Frage. И сейчас я хочу предложить вам такую простую арифметику. Jetzt möchte ich euch dieses kleine Rechenbeispiel anbieten. Нам очень тяжело оценить всего Иисуса. Uns ist sehr, sehr schwer, den ganzen Jesus Christus zu schätzen. Но давайте постараемся выявить хотя бы цену одной капли крови Иисуса. Lass uns nur diesen Preis jetzt schätzen für diesen einen Blutstropfen Jesu Christi. Одна капля крови, чего она стоит? Wie teuer ist ein Blutstropfen Jesu Christi? Ich möchte euch bitten, ich möchte одной капли крови Иисуса. Ein Blutstropfen Jesu Christi. Достаточно ли было бы этой цены, чтобы грешник получил прощение? Wäre es ausreichend oder wäre es genug, dass ein Sünder die Vergebung bekommt durch einen Blutstropfen? И ответ, конечно, положительный да. Und die Antwort ist natürlich, so könnte man sagen, ja. Потому что цена крови не в ее объеме. Weil der Preis des Blutes liegt nicht im Volumen. А в том, что она свята. Aber in dem, dass das Blut heilig ist. В том, что она кровь святого Сына Иисуса. Das ist das Blut des heiligen Sohnes Jesus Christus ist. И одна капля крови Иисуса. Und ein Blutstropfen Jesu Christi. Она равняется моему прощению. Es begleicht oder das reicht für meine Vergebung aus. И как следствие моей жизни вечной. Und als Folge dann bekomme ich das ewige Leben. Сколько стоит кровь Иисуса? Wie teuer ist das Blut Jesu Christi? Она стоит твоей жизни. Es kostet dein Leben. Господи, сколько ты стоишь? Herr, wie teuer bist du? Господи, сколько ты стоишь? Herr, wie teuer bist du? Господь стоит. Der Herr kostet. Всей твоей жизни. Der Herr kostet all dein ganzes Leben. Какая цена удовлетворит Господа? Welcher Preis wird Gott wohlgefallen? Я искренне верю. Ich bin vollkommen überzeugt. Когда мы станем на колени, wenn wir uns hinknien werden, и сможем сказать, und sagen können dann, вся моя жизнь, mein ganzes Leben, вся моя жизнь, mein ganzes Leben, это то, чем я оцениваю тебя, Иисус. Das ist das, mit dem ich dich schätze, Jesus Christus. Она для тебя. Mein Leben gehört dir. Она для твоей славы. Es ist für deine Herrlichkeit. Куда я не протяну руку? Egal wohin ich meine Hand ausstrecke. Куда я не поступлю ногой? Egal wohin ich mit meinem Fuß hintrete. Куда я не направлю свой взор? Egal wohin ich meinen Blick hinlege. Я хочу, чтобы в этом могло славиться твое имя. Ich möchte, dass darin dein Name gepriesen werde. Я не хочу своей жизнью быть камнем преткновения или соблазна. Ich möchte nicht in meinem Leben und durch mein Leben ein Stein des Anstoßes sein oder der Verführung. Я не хочу быть причиной, по которой имя Божье хулится у язычников. Ich möchte nicht der Grund dafür sein, dass durch mein Verhalten bei den Heiden dein Name gelästert wird oder bei den ungläubigen Menschen. Господи, сколько ты стоишь? Herr, wie teuer bist du? Он стоит всей твоей жизни. Er kostet all dein ganzes Leben. И теперь, пожалуйста, постарайтесь вот это заметить. Deswegen bemüht euch jetzt das zu bemerken. Когда Бог оценивал вас, als Gott euch geschätzt hat, Он оценил вас самым дорогим, что имел, своим Сыном Иисусом. Er hat euch mit all dem Teuersten, was er hatte, geschätzt, mit seinem Sohn Jesus Christus. А теперь обращается к человеку и говорит: человек, а теперь скажи, сколько я стою для тебя? Deswegen wendet sich jetzt an den Menschen und sagt: lieber Mensch, sage mir, wie teuer bin ich für dich jetzt? И вот какой-то из людей говорит: und einer von den Menschen sagt dann, Господь, я тебя очень сильно оценил. Ja, ich habe dich sehr, sehr arg geschätzt. Я тебе целую свечку поставлю. Ich werde dir eine ganze Kerze hinstellen. Я даже 2 евро пущу в церковную кассу. Ich werde sogar 2 Euro in die Kirchenkasse hineinlegen. Или кто-то скажет: Иисус, я тебя очень сильно оценил. Jemand anders wird sagen: ja, ich habe dich sehr, sehr arg geschätzt. Я один раз в неделю. Ich gehe einmal in der Woche. Я приду в собрание. Gehe ich in den Gottesdienst. И я сяду. Und werde mich hinsetzen. Я буду петь со сборника. Ich werde singen aus diesen Liederbüchern. Я буду слушать проповеди. Ich werde die Predigten hören. Кто-то может оценил Иисуса и сказал: Иисус. Einer hat vielleicht Jesus Christus geschätzt, hat gesagt: Jesus. Я один раз в неделю буду посещать спевку. Ich werde einmal in der Woche zur Übstunde hingehen. Или я буду проповедовать из-за кафедры раз в неделю. Oder ich werde einmal in der Woche hinter der Kanzel predigen. Я хочу вам сейчас сказать, ich möchte euch jetzt sagen, что все это ничто по сравнению с тем, как Бог оценил вас. Das ist alles nichts im Vergleich, wie Gott euch geschätzt hat. И что воистину может удовлетворить сердце Небесного Отца. Und was kann dem Herzen Jesu Christi gefallen? Когда вы Иисуса оцените, wenn ihr dann Jesus Christus schätzt, не одним днем в неделю, когда вы посещаете собрание, nicht mit einem Tag in der Woche, wenn ihr den Gottesdienst besucht, когда вы его оцените не своим посещением хора и спевки, wenn ihr ihn schätzen werdet nicht mit dem Besuch des Chores oder der Übstunde, никогда вы Иисуса оцените тем, что вы из-за кафедры скажете проповедь. Niemals werdet ihr Jesus damit schätzen können, dass er hinter der Kanzel eine Predigt predigt oder не тем, когда вы Иисуса оцените десятиной. Nicht dann, wenn ihr Jesus Christus mit dem Zehnten schätzen werdet. Nehmt heraus aus eurer Tasche und gebt in die Gemeindekasse und sagt, Herr, sei damit zufrieden. Es ist nichts. По сравнению с тем, как оценил нас с вами святой и всемогущий Бог. Es ist nichts im Vergleich zu dem, wie uns der allmächtige Gott geschätzt hat. Он оценил нас с вами драгоценной жизнью своего единородного Сына Иисуса. Er hat uns geschätzt mit einem sehr teuren Preis seines Sohnes Jesus Christus. И какая цена удовлетворит сейчас сердце Небесного Отца? Und welcher Preis wird dem Herzen Gottes wohlgefällig sein? Так это цена вами и мной, когда она будет сформулирована следующим образом. Das wird dann der Preis sein, der Preis von mir und von euch, der in dem nächsten formuliert werden wird. Господи, Herr, я тебя оцениваю всей своей жизнью. Ich schätze dich mit meinem ganzen Leben. Не одним днем, неделю. Nicht mit einem Tag in der Woche. А всей жизнью. Mit meinem ganzen Leben. И я оцениваю тебя. Und ich schätze dich. И понедельником, и вторником, всеми днями недели. Und am Montag, Dienstag, Mittwoch, mit allen Tagen der Woche. И я хочу жить так. Und ich möchte so leben. Чтобы что бы я ни делал. Egal was ich tue. Чтобы это тебе было приятное благоухание. Dass es dir angenehm ist, ein angenehmer чтобы Wohlgeruch. Чтобы это имени твоему приносило честь. Dass es deinem Namen Ehre bringt. Я не хочу оценить тебя только посещением служения раз в неделю. Ich möchte dich nicht schätzen mit dem Besuch einmal in der Woche. Я тебя посещаю, я тебя оцениваю всей своей жизнью. Ich schätze dich mit meinem ganzen Leben. И я сейчас хочу, друзья, вам сказать. Und ich möchte jetzt sagen, meine Freunde, если вы правильно оцениваете Иисуса, wenn ihr Jesus Christus richtig schätzt, вы тогда правильно живете. So lebt ihr dann richtig. У вас тогда правильные приоритеты. Ihr habt dann richtige Prioritäten im Leben. Вам тогда ради Иисуса. Euch dann ist dann so wegen Jesus Christus. Ничего не жалко. Ist euch nichts zu schade. И даже если за Иисуса, dann wenn wegen Jesus Christus, вам завтра дадут 40 палок, dass man euch dann 40 Schläge gibt, Stockschläge, вы как апостолы скажете, мы удостоились великой привилегии получить за Иисуса палок. Wir dann sagen die Aposteln, wir haben ein großes Privileg erworben, dass wir die 40 Schläge kriegen dürfen mit den Stöcken. Это правда. Es ist Wahrheit. И то время, в которое мы живем, und in der Zeit, in der wir heute leben, лично каждого из нас. Jeder einzelne persönlich von uns. Твоя победоносная жизнь. Dein alltägliches Leben. Она зависит от того. Es hängt davon ab. Как ты оцениваешь Иисуса? Wie schätzt du Jesus Christus? Я думаю, что сегодня очень подходящий день. Ich denke, heute ist ein wunderbarer Tag und passender Tag. Когда заканчивается год. Wenn das Jahr zu Ende geht. И когда мы можем Иисусу сказать, сколько он стоит. Und dann können wir Jesus Christus sagen, wie teuer ist er für uns. И если мы его недооценивали. Und wenn wir ihn nicht richtig geschätzt haben, nicht bis zum Ende. Если мы его неправильно оценивали, wenn wir ihn nicht richtig geschätzt haben, то мы сегодня в этой молитве, которую мы сейчас будем иметь, so können wir heute in diesem Gebet, das wir jetzt haben werden, мы можем просто сказать Господу, wir können einfach zum Herrn sagen, прости меня, Herr, vergib mir, ты меня оценил, du hast mich geschätzt, жизнью своего сына, mit dem Leben deines Sohnes, ты не поскупился в цене, du hast nicht den Preis für zu hoch gehalten, ты не торговался, когда выкупал мою душу, du hast nicht gehandelt, als du meine Seele erkauft hast, ты отдал драгоценного сына, du hast den kostbaren Sohn hingegeben, а я теперь, aber ich jetzt, своей жизнью, mit meinem Leben, всей жизнью, mit meinem ganzen Leben, я теперь оцениваю тебя, Иисус, so schätze ich dich, Jesus Christus, jetzt, ты мой Господь, du bist mein Herr, ты мой Бог, du bist mein Gott, который знает мои движения мыслей, der meine Gedanken kennt und знаешь мои желания. Du kennst meine Wünsche. Я хочу жить так. Ich möchte so leben. Оценивая тебя всей жизнью. Ich möchte das ganze Leben so schätzen. И исповедую тебя своим Господом. Ich bekenne dich als meinen Gott. И быть может среди нас есть те, vielleicht gibt es uns sonst diejenigen, которые до этого дня неправильно оценивали Иисуса. Die bis zu diesem Tag nicht richtig Jesus Christus geschätzt haben. Я думаю, что сейчас есть очень подходящее время. Ich denke, jetzt ist die wunderbare und passende Zeit. Переоценить. wiederum neu zu schätzen. Если надо покаяться. Und wenn es notwendig ist, sich bekehren. Позвольте, я вам еще один пример приведу. Это займет буквально 3 минуты. Erlaubt mir noch ein Beispiel zu bringen. Das wird etwa 3 Minuten einnehmen. Вы читали в Писании такую фразу: «Рабы ничего не стоящие». Habt ihr diese Phrase gelesen, Knechte, die überhaupt nichts kosten und dafür wert gehalten werden? Позвольте яснее увидеть, что это такое. Lasst uns nochmal genau betrachten, was das ist. Представьте себе, что вот всех нас, сколько нас здесь есть. Stellt euch das vor, wir alle, die wir hier sind, egal wie viele wir hier sind. Нас арестовали и взяли в плен римские воины. Uns hat man gefangen genommen und das römische Heer oder die Krieger, die römischen Krieger. Они нас погрузили на корабль. Sie haben uns beladen, aufgeladen auf ein Schiff. И после долгих недельных путешествий. Und nach wochenlanger Fahrt oder корабль прибыл в Рим. Ist das Schiff in Rom angekommen. И нас с вами как пленников. Und uns hat man wie Gefangene. Просто выстроили на рынке, где продают рабов. Hat man uns hingestellt auf den Markt, wo man einfach Knechte verkauft. А теперь представь себе, пожалуйста, что ты за время этого путешествия серьезно заболел. Jetzt stell dir das vor, dass du während dieser Reise sehr ernstlich krank geworden bist. Твое тело покрылось какой-то сыпью. Deine Haut ist bedeckt mit irgendeinem Ausschlag. У тебя температура близко к 40. Deine Temperatur ist in der Nähe von 40 Grad Celsius. И ты стоишь среди прочих, так же, как и ты, плененных на этом рынке. Und du stehst zwischen den anderen genauso wie die anderen Gefangenen auch auf diesem Markt. Подходит покупатель за покупателем, фермер, сельскохозяйственный работник. Kommt ein Verkäufer oder Käufer nach dem anderen, ein Landwirt oder noch irgendein Они Käufer. Начинают торговаться по отношению каждого раба. Sie kommen her und versuchen zu handeln in Bezug zu jedem einzelnen Knecht. Он говорит ему, это стоит 100 евро. Einer, der sagt zu ihm, der kostet 100 Euro. Он говорит, нет, это дорого, где-то 90 я могу дать. Er sagt zu ihm, nein, es ist zu teuer, etwa 90 werde ich bezahlen. Где-то на цене 95 они соглашаются. Irgendwo bei 95 Euro sind sie dann einverstanden. И рабов становится меньше, меньше, меньше, меньше. Und die Knechte werden immer weniger, immer weniger. Und immer weniger. И вот ты остался один. Jetzt bist du alleine geblieben. С температурой под 40. Du hast eine Temperatur bei 40 Grad. С телом, Grad. Которое покрыто сыпью. Mit einem Körper, der Ausschlag hat oder bedeckt Подошел einem Ausschlag. Очередной покупатель. Kommt ein nächster Käufer, der in der Reihe war. Обращается к продавцу и говорит, сколько он стоит? Wendet sich zum Verkäufer und fragt, wie teuer ist er? И продавец говорит, 1 Euro. Und der Verkäufer sagt, 1 Euro. Он говорит, 1 Euro? Sagt 1 Euro. Вот этот раб 1 евро. Dieser Knecht kostet 1 Euro nur. Этот раб. Dieser Knecht. Не стоит ничего. Kostet überhaupt nichts. Он мне ничего не даст. Er wird mir gar nichts einbringen. Мне в него надо вкладывать. Ich muss in ihn investieren. Чтобы вылечить. Dass ich ihn gesund mache, dass ich ihn auf die Beine wieder bringe. Послушай, дорогой друг, höre zu, lieber Freund. Когда твоя душа стояла на торжище этого мира, wenn deine Seele oder als deine Seele beim Verkauf dieser Welt stand, за тебя никто не хотел дать и ломаного гроша. Für dich wollte keiner nicht mal den letzten Cent abgeben. И что ожидало тебя в будущем, так это озеро, горящее огнем и серой. Was ich erwartet hatte in der Zukunft, so hat dich dieser feurige Ofen erwartet, der mit Schwefel brennt. Но нашелся чудный Господь. Господин, имя которому Иисус. Und es hat sich gefunden, ein wunderbarer Herr, dessen Name Jesus ist. И он заплатил за тебя, но не золотом и не серебром. Und hat für dich bezahlt, aber nicht mit Silber oder Gold. А своей драгоценной кровью. Aber mit seinem kostbaren Blut. И теперь, когда он сделал это, und als das jetzt getan hat, он теперь тебя просит, ты можешь поработать для меня? So bitte dich jetzt und frag, kannst du für mich ein bisschen was arbeiten? Хотел бы я посмотреть на вас. Ich möchte auf euch schauen. Когда кто-то за вас заплатил большую сумму. Wenn jemand für euch einen großen Preis bezahlt hätte. В той ситуации, которую я вам нарисовал. In der Situation, die ich euch gemalt habe. А после этого у себя в доме он вас просит, почисти, пожалуйста, снег. Und danach wird fragen und sagen, bitte räumt diesen Schnee hier weg. Как бы вы его чистили? Wie hättet ihr diesen Schnee weggeräumt? О, у вас бы не было бы и паузу на отдых. Wahrscheinlich hättet ihr nicht mal Pause gehabt, um euch auszuruhen. От благодарности господина вы бы чистили все, что только видят ваши глаза. Aus Dankbarkeit hättet ihr wahrscheinlich alles sauber gemacht, all das, was eure Augen sehen. Это Иисус сделал с нашей душой. Es hat Jesus Christus mit unserer Seele gemacht. Он ее выкупил. Er hat sie herausgekauft. Он рассчитался за нас. Er hat für uns bezahlt. Наши греховные счеты полностью оплачены кровью Иисуса. Unsere Sünden oder unsere Schuldensünde ist komplett bezahlt durch das Blut Jesu Christi. И он теперь, обращаясь к нам, говорит, пожалуйста, оцени теперь, сколько же я стою для тебя. Und er wendet sich jetzt zu uns und sagt, bitte schätze, wie teuer bin ich jetzt für dich? И, пожалуйста, не оценивайте Иисуса десятиной. Bitte schätze Jesus Christus nicht mit dem zehnten Teil. Он стоит больше. Er kostet viel mehr. Не оценивайте Иисуса только вашим участием в хоре, он стоит больше. Schätze Jesus Christus nicht mit eurem Teil, das ihr im Chor singt, er kostet mehr. Не оценивайте Иисуса только тем, что вы проповедуете из-за кафедры, он стоит больше. Schätze Jesus nicht damit, dass ihr hinter der Kanzel predigt, er kostet mehr. Не оценивайте Иисуса тем, что вы раз в неделю удостоили его чести видеть вас в молитвенном доме. Schätze Jesus nicht so, dass ihr ihm die Ehre gegeben habt, euch einmal in der Woche in einem Gebetshaus zu sehen. Он стоит больше. Er kostet viel mehr. Он стоит всей вашей жизни. Er kostet euer ganzes Leben. И то, что из себя представляет ваша и моя жизнь, und das, was euer und mein Leben darstellt, она просто отражает то, как вы оцениваете Иисуса. Es spiegelt komplett das wieder, wie ihr Jesus Christus schätzt. И ты можешь просто заглянуть на свою жизнь. Du kannst nur in dein Leben hineinschauen. И ты поймешь, как ты оцениваешь Иисуса. Und du wirst verstehen, wie du Jesus Christus schätzt. Я хочу пригласить вас сегодня в конце 2005 года. Und ich möchte euch am Ende dieses zu Ende gehenden Jahres einladen. Пред святым и всемогущим Богом. Vor dem allmächtigen Gott und heiligen Gott. Исправить свое сердце. Unser Herz zu verändern oder in Ordnung zu bringen. Исправить свою душу. Unsere Seele in Ordnung zu bringen. И сегодня Иисуса правильно оценить. Und heute Jesus Christus richtig zu schätzen. Оценить его. Ihn zu schätzen. Всей своей жизнью. Mit unserem ganzen Leben. И я думаю, что во время молитвы, если будут те, которые желают сегодня сказать Иисусу, что он стоит всю вашу жизнь. Und ich denke, dass während dem Gebet, wenn jemand sagt oder denkt, mein ganzes Leben gehört Jesus, es kostet mein ganzes Leben. Вы просто тихонько можете встать со своего места и пройти сюда к алтарю. Ihr könnt ganz einfach ruhig aufstehen und leise und hierher zu dem Altar kommen. И здесь скажите Иисусу. Und hier sagt zu Jesus Christus. Ты стоишь всей моей жизни. Jesus Christus, du kostest mein ganzes Leben. И я каюсь, что я недооценивал тебя. Und ich bekehre mich und bekenne, dass ich dich nicht richtig geschätzt habe. И я каюсь, что я так мало тебя ценил. Und ich bekehre mich, dass ich dich so wenig geschätzt habe. Те, кто сегодня и хочет, желают поставить новую точку отсчета в своей жизни. Diejenigen, die den neuen Punkt der Rechenschaft in ihrem Leben hinstellen möchten. Нам Господь сегодня эту возможность предлагает. Gott bietet uns heute die Möglichkeit an. И я предлагаю каждого из вас. Und ich bitte jeden einzelnen von uns an. Почувствуйте. Fühlt es. Этот нежный голос Отца, дай мне плату. Diese zärtliche Stimme des Vaters, gib mir den Preis. Оцени меня. Schätze mich. И в этой молитве. Und in diesem Gebet. Назови цену. Nenne den Preis. Как ты оцениваешь Иисуса? Wie schätzt du Jesus Christus? И если тебе есть в чем каяться. Und wenn du hast, worin du dich bekehren musst. То тогда, пожалуйста, оставляй свое место. So bitte lass deinen Platz. И просто иди сюда к ногам того, кто любит тебя. Komm einfach zu den Füßen, zu dessen Füßen, der dich liebt. Кто очень сильно любит. Der dich sehr, sehr stark liebt. И умеет врачевать. Und auch mächtig ist zu heilen. И умеет исцелять. Und auch mächtig ist gesund zu machen. И умеет поднимать упавшего. Und hat die Macht, den der hingefallen ist, aufzuheben. И умеет извлекать из всех тенистых болот. Und hat die Macht, aus allen tiefen Sümpfen herauszuziehen. И умеет извлекать из глубоких рвов. Und hat die Macht, aus tiefen Gruben herauszuziehen. И он своими руками может ставить на камень спасения. Und er kann mit seinen Händen dich auf den Stein der Rettung stellen. И в уста человека вкладывать песнь новую, песнь хвалы и ликования. Und in den Mund der Menschen ein neues Lied hineinlegen, ein Lied des Jubels und der Freude. Сегодня можешь ты быть этим человеком. Heute kannst du dieserjenige Mensch sein. Который стал на камень, der sich hingestellt hat auf den Stein. И уста которого наполнены песнью хвалы имени Иисуса. Gefüllt ist mit dem Lob im Bezug zu dem Namen Jesu Christi. Я приглашаю нас, склонив свои колени, обратиться к Господу. И те, кто чувствует необходимость в покаянии, выйти сюда и сегодня сказать, сколько стоит Иисус для тебя. Und ich lade uns ein, unsere Knie zu beugen vor dem, und der, den richtig, und derjenige, der Jesus Christus nicht richtig geschätzt hat, hat die Möglichkeit, nach vorne zu kommen, zu sagen, wie teuer Jesus Christus für mich ist. И Господь Святой, да будет удовлетворен вашей и моей ценой. Und der Herr im Himmel, dem sei wohlgefällig, der Preis, mein Preis und euer Preis. Ту цену, которую мы ему назовем в этой молитве. Den Preis, den wir ihm nennen werden in diesem Gebet. Аминь. Аминь.